D.H. Harmann, Deutschland, besetzt wieso, befreit wodurch? Hugin, Gesellschaft für politisch-philosophische Studien e.V. in Wetter. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2010. Die im Buch enthaltenen Grafiken sind als PDF-Formular dem Hörbuch angehängt. Vorwort. Mit der vorliegenden Schrift soll unserem Leserkreis, vor allem aber der jungen Generation, Gelegenheit gegeben werden, das von unserer Gesellschaft in mehreren Broschüren dargelegte reichsdeutsche Flugscheibenthema, die UFOs, besser in das politische, vor allem aber das militärische Gefüge der heutigen Welt seit den Tagen des Zweiten Weltkrieges einordnen zu können. Nicht nur die innerdeutsche Lage wird seit 1948 falsch dargestellt, sondern im Weltmaßstab auch die Beziehungen zwischen Ost und West. Diese Falschdarstellungen sind ursächlich mit den sogenannten UFOs oder fliegenden Untertassen verknüpft, die doch nichts anderes sind als deutsche Entwicklungen aus den Tagen vor 1945 und Flugscheiben oder Flugkreisel oder Feuerbälle genannt wurden. Der aufgeschlossene Leser wird sehr schnell die Größe dieses grandiosen Weltbetruges erfassen. Der Verfasser.